Alia Begisheva schreibt, dass während der Fußballweltmeisterschaft 2006 ein neues deutsches Selbstbewusstsein erwachte. Viele Verben im Deutschen werden mit dem Präfix er gebildet. In diesem Fall hat es die Bedeutung, beginnen etwas zu tun. Viel häufiger ist beim Präfix er aber die Bedeutung, etwas auf eine bestimmte Art verändern. Wie bei diesen Verben. Kennen Sie sie? Hören Sie die Verben und Beispielsätze. Erleichtern. Das Buch, das Thomas mir geliehen hat, hat mir die Beschäftigung mit diesem Thema sehr erleichtert. Erschweren. Die Meinung des Präsidenten zu dieser Frage erschwert eine Einigung mit dem Nachbarland. Erhöhen. Wegen gestiegener Kosten musste die Firma meiner Schwester ihre Produktpreise erhöhen. Erwärmen. Damit das Material elastisch wird, muss es auf 30 Grad Celsius erwärmt werden. Nun sind Sie dran. Ergänzen Sie die Sätze mit dem passenden Verb. Achten Sie dabei auf die richtige Form. 22 Euro kostet die Wochenmarke jetzt. Dass sie so viel teurer wird, hätte ich nicht gedacht. Hat die Verkehrsgesellschaft alle Preise so stark? Erhöht? Vielen Dank für deine Hilfe. Das hat mir die Vorbereitung auf die Prüfung wirklich erleichtert. Ich denke, dass das Rezept nicht geklappt hat, weil die Masse zu heiß war. Versuch doch beim nächsten Mal die Schokolade ganz langsam zu erwärmen. Sei auf der Feier morgen bitte höflich zu Rolf. Dein Streit mit ihm beim letzten Mal hat die ganze Situation ziemlich erschwert.